100 gute Gründe, dachte ich, sind bestimmt genug. 100 gute Gründe, das Vernünftige zu tun. 100 gute Gründe, die mich jetzt nicht interessieren. 100 gute Gründe, um sie wegzuignorieren. Wieder nichts daraus gelernt, wie mein ganzes Leben lang. Später klebe ich meine Seele damit Gaffertape zusammen. Begehe die gleichen Fehler immer an derselben Stelle. Wasser auf mein Herz, doch es brennt immer noch wie Hölle. Nein, ich möchte nicht fallen. Nein, ich möchte nicht fallen. Fallen in Liebe mit dir. Die verdammten Seerosen blühen, die Passanten auf den Straßen tanzen Choreografien. Vielleicht ist es Magie, vielleicht nur die Chemie. Egal woran es liegt, fuck my life, ich bin verliebt. 100 gute Gründe, dachte ich, sind bestimmt genug. 100 gute Gründe, das Vernünftige zu tun. 100 gute Gründe, einfach heimzugehen. Aus 100 guten Gründen ist das eine Scheißidee. Nein, ich möchte nicht fallen. Nein, ich.